Ja, diese Aktion doch nicht tun, die ist doch klar. Oder? Ja, du hast recht. Das ist nicht klar. Nein, ich will es anders machen. Wieder.